Gabelbissen, der Podcast von Twiesers Kulinarium. Servus und herzlich willkommen zur Folge 20 von Gabelbissen. Für die heutige Folge würde ich euch wirklich empfehlen, ein bisschen gemahlenen Kümmel, Lorbeerblätter oder Wacholderbeeren bereitzulegen. Denn die werden euch helfen, etwas leichter durch die Sendung zu kommen und das Thema mehr oder weniger besser zu verdauen. Die Rede ist heute nämlich vom Kraut, genauer gesagt vom Weißkraut. Und eben diese drei genannten Zutaten oder Gewürze, wie auch immer man es nennen möchte, helfen einem ein bisschen beim Kraut. Wieso und warum? Das erzähle ich euch später genauer. Warum eigentlich Kraut? Kraut hat in der österreichischen Küche eine ganz wichtige Bedeutung. In der heutigen Zeit findet man es relativ oft als Beilage, zum Beispiel als Form von Krautsalat, die man übrigens warm oder kalt essen kann. Da gibt es zwei verschiedene Arten. Aber auch als Hauptgericht, wie zum Beispiel beim Krautwickel kann man es finden, oder als Beilage, zum Beispiel in Form von Sauerkraut. Also Kraut ist in Österreich eigentlich nicht mehr wegzudenken. Früher war Kraut vor allem bei den Bauern ein ganz, ganz wichtiges Gemüse. Denn man kann sich vorstellen, bei langen Wintern haben viele Gemüse etc. nicht wirklich gehalten. Aber das Kraut hingegen schon, denn man konnte es auch in vergorener Form essen, wie wir es heute als Sauerkraut kennen. Und es hat den Bauern Nahrung geliefert und auch wichtige Vitamine, denn Kraut ist ein sehr vitaminreiches Gemüse. Ja, wie bereits erwähnt, gibt es in der heutigen Küche wirklich extrem viel verschiedene Gerichte, die auf Kraut setzen. Und es ist einfach nicht mehr wegzudenken. Da hätte man zum Beispiel mal den Krautwickel. Es gäbe aber auch Krautfleckerl, einen gefüllten Krautkopf, diverse Eintöpfe, eine Krautsuppe, ja, und noch so vieles, vieles mehr. Aber ein paar Rezepte werde ich euch heute wieder vorstellen, dazu dann aber später mehr. Kommen wir mal zum Geschichtlichen. Das Kraut kennt die Menschheit schon sehr, sehr lange. So man vermutet, dass man bereits in der Antike das Kraut kannte. Und zwar wurde es damals hauptsächlich im westlichen Küstengebiet Europas bzw. im Mittelmeerraum kultiviert. Und von dort vermutet man auch, dass es ursprünglich herstammt. Bereits Kelten, Griechen und Römer nutzten das Kraut übrigens als Speisepflanze. Damals noch in ihrer Urform, doch mit der Zeit wurde das Kraut immer verfeinert, die Pflanzen immer mehr veredelt und es entstanden immer mehr neue Sorten, unter anderem auch das heutige Speisekraut. Die eigentliche Verbreitung in ganz Europa geht auf die Klöster zurück und auch ein gewisser Einfluss von Karl dem Großen, denn dieser erließ im Jahr 812 nach Christi Geburt die Capitulare de Vilis Velcurtis Imperii. Und das war im Grunde nichts anderes als eine Landgüterverordnung zur Anpflanzung von Weißkraut. Sprich, Karl der Große wollte damit bezwecken, dass die Leute in ihren Gärten Weißkraut kultiviert haben. Denn man wusste schon recht früh, dass Kraut eine sehr nahrhafte Speise war, die lange haltbar war und uns, wie bereits erwähnt, viele wichtige Vitamine lieferte. Oder eigentlich nach wie vor liefert. Denn bereits die Griechen erkannten nämlich die medizinische Wirkung von Weißkraut. So soll Hippokrates, wir kennen ihn, Hippokrates von Kos, der unter anderem den hippokratischen Eid mehr oder weniger ins Leben gerufen hat, den jeder Arzt heutzutage noch ablegen muss. Ja, Hippokrates, was erkannte, der erkannte eine abführende Wirkung von Kraut. Sprich, wenn man etwas Schlechtes gegessen hatte, verordnete Hippokrates Kraut und man wurde mehr oder weniger, wie soll ich sagen, erleichtert. Der Römer Lucius Lunius Moderatus Columella, vor langer Name, der hat auch Weißkraut für medizinische Zwecke verwendet. Der hat es aber ganz anders gemacht als seinerzeit Hippokrates, denn der hat es als Wickel verwendet, und zwar bei Rheuma, Gicht, Schwellungen und Prellungen. Ihr kennt doch sicherlich auch den Spruch, dagegen ist ein Kraut gewachsen. Viele vermuten ja, wie auch ich früher, dass das Ganze auf die Kräuter, wie zum Beispiel jetzt Petersilie oder Dille oder was auch immer, zurückgeht. Nein, dieser Spruch geht auf das Weißkraut zurück, denn wie ihr vorher gehört habt, auch früher verwendet man es zu medizinischen Zwecken. Ja, für die Bauern war Kraut wichtig, das habe ich euch vorher schon erzählt. Und von daher hat man für den Anbau dieses Gemüses ganz spezielle Äcker verwendet. Und hier musste wirklich sorgfältig ausgewählt werden. Angebaut wurde das Ganze nach einer alten Bauernregel, die wie folgt lautet: Wer dem Veit nicht traut, kriegt kein Kraut. Veit steht übrigens für den 15. Juni, das heißt, Kraut hatte man seinerzeit um den 15. Juni ausgesetzt, damit man es dann im späteren Herbst ernten konnte. Und auch die Felder wurden ganz speziell aufbereitet. Und zwar wurden diese von drei Ecken geschützt, mit Weihwasser und sonstigen Gebetssprüchen. Damit wollte man nämlich bezwecken, dass das Ungeziefer vom Kraut fern blieb und sich dort nicht wirklich festsetzte. Tja, aber wie wir wissen, ein Feld hat in der Regel vier Ecken und ich habe gesagt, man hat es von drei Ecken her geschützt. Ja, das hat einen Sinn, dass die vierte Ecke nicht geschützt war, denn wenn Ungeziefer zum Kraut kam, musste es ja irgendwie fliehen können. Also so human und Anführungszeichen war man damals, dass das Ungeziefer fliehen konnte, ließ man die vierte Ecke offen und da konnte es dann einfach hinweggehen. Tja, aber gegen Rehe oder sonstige Säugetiere konnte man sich auf diese Art und Weise natürlich nicht schützen. Und da hat man seinerzeit auf Krautscheuchen gesetzt. Krautscheuchen sind im Endeffekt nichts anderes als ganz normale Vogelscheuchen. Und diese sollten eben die Säugetiere verjagen. Die Ernte des Krauts begann schon relativ früh, und zwar sobald der Krautkopf gefestigt war. Und da hat man dann das sogenannte Ablautschen gemacht. Unter Ablautschen versteht man nichts anderes, als dass man die äußeren Blätter entfernt. Also die so wegstehen, die äußeren werden entfernt, damit wirklich nur mehr der feste Krautkopf überbleibt, wachsen und gedeihen kann. Natürlich hat man die äußeren Blätter nicht einfach weggeschmissen, sondern die hat man an seine Schweine verfüttert. Ja, und dann im Spätherbst kam die eigentliche Krauternte. Und da hat man einfach die Krautköpfe abgeschnitten. Dass Kraut eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt hat, lässt uns auch so manch einen Spruch vermuten. Denn heute kennen wir eigentlich so Sachen wie Kraut und Rüben mischen, oder wir mischen Kraut und Rüben, oder so Sachen wie das Kraut fett machen. Das macht das Kraut auch nicht fett. Das kommt alles von damals und das lässt uns schon darauf schließen, dass es eigentlich wirklich ganz was Wichtiges war. Aber auch bei Hochzeiten gibt es interessanterweise Bräuchtümer mit Kraut. Und zwar wurde damals, damit Glück und Segen herrscht, das Krautsalzen veranstaltet oder auch ein sogenannter Krauttanz. Warum Kraut einen so massiven Erfolg bei uns hatte, ist eigentlich ganz leicht zu erklären. Nicht nur, weil es lang haltbar war, wie ich schon vorhin erwähnt habe, nein, man konnte es in unseren Breitengraden auch wunderbar leicht kultivieren. Kraut hatte überhaupt kein Problem mit unserem rauen Klima. Ja, und wie bereits gesagt, man kann es ganz leicht haltbar machen. Zum Beispiel als Sauerkraut, Grubenkraut oder auch Räucherkraut. Ja, also Kraut wurde auch seinerzeit geräuchert. Nicht nur das Fleisch, wie wir es beim Geselchten herkennen, nein, auch das Kraut. Ja, und vor allem liefert es, ich habe es eh schon erwähnt, sehr, sehr viele Vitamine. Ja, was ist jetzt eigentlich Kraut? Kraut zählt zur Familie der Kreuzblütengewächse und da genauer gesagt zur Gattung des Kohl. Es bildet einen sogenannten Kopf aus und der kann bis zu 2 Kilo schwer werden. Also 2 Kilo, ihr könnt euch vorstellen, da isst man schon recht lange daran. Aber der Krautkopf muss nicht zwanghaft rund sein, nein, der kann auch flach sein. So, ich würde mal sagen, so wie man sich vielleicht ein UFO vorstellt, so flach kann auch ein Krautkopf werden. Ein weiteres Charakteristikum ist, dass die Blätter sehr eng aneinander liegen. Darum empfehle ich, wenn man zum Beispiel Krautwickel machen möchte, das Frühkraut. Weil da kann man die Blätter viel leichter und viel schöner voneinander trennen. Beim späteren Kraut geht das dann nicht mehr so gut und das klebt, wie soll man sagen, ja, klebt eigentlich mehr oder weniger zusammen und da kann es passieren, dass die Blätter einreißen. Und die Blätter haben übrigens noch eine Besonderheit. Und zwar sind diese mit einer Art feiner Wachsschicht überzogen. Das kann man eigentlich schön sehen, wenn man ein bisschen drüber fährt und Wasser drauf fließen lässt, sieht man, dass da eine schöne Perlenbildung ist und da kann man auch das Wachs ein bisschen erkennen. Kraut ist nicht gleich Kraut. Es gibt eigentlich beim Weißkraut extrem viele Sorten in Österreich. Oder soll man eher sagen, es gab. Das Problem ist, viele Sorten sind leider in Vergessenheit geraten. Es gab früher zum Beispiel mal ein Wiener Kraut, ein Tullner oder auch ein Wagramer Weißkraut. Das waren ganz spezielle Sorten, die aber leider in Vergessenheit geraten sind, wo man heutzutage so gut wie gar nicht mehr an diese Varianten rankommen kann. Anders wäre das zum Beispiel beim berühmten Seibersdorfer Einschneidekraut. Das ist eine ganz spezielle Variante des Weißkrauts. So ist diese groß, sehr groß wirklich, und es hat feste, wie soll man sagen, konische Köpfe, also nicht ganz rund, sondern konische Köpfe. Und durch seine spezielle Eigenschaft ist dieses Seibersdorfer Einschneidekraut ganz perfekt für Sauerkraut geeignet. Wenn man wirklich tolles Sauerkraut machen will, sollte man auf dieses Weißkraut zurückgreifen. Leider, wie bereits erwähnt, kann man aber keine Setzlinge oder Samen mehr im normalen Handel kaufen. Mit etwas Glück kann man es beim regionalen Bauern bekommen, denn diese kultivieren es heute noch, aber im großen Samenhandel absolut keine Chance mehr. Und dieser regionale Erhalt, wie ich vorher gerade gesagt habe, wird zum Glück gefördert. Viele der speziellen Sorten gibt es noch in kleinen Gebieten in Österreich, aber so wirklich leicht zu bekommen sind sie nicht. Da muss man schon wissen, wo man was bekommt. Ich habe vorher erwähnt, dass man Kraut auf mehrere Arten haltbar machen kann. Die wohl bekannteste bei uns in Österreich, also auch in Deutschland, ist natürlich das Sauerkraut. Wo das Sauerkraut so hundertprozentig genau herstammt, kann man heutzutage nur mehr ganz, ganz schwer sagen. Man vermutet, dass es circa aus China kommt. Man würde nahe kommen, wenn die asiatische Küche bietet ja durchaus ähnliche Gerichte wie Sauerkraut an. In Korea zum Beispiel kennt man Kimchi. Kimchi wird jedoch nicht mit Weißkraut gemacht, so wie wir das kennen, sondern mit Chinakohl. Aber das Prinzip, wie man es herstellt, ist ähnlich unserem Sauerkraut. Und auch von der Bedeutung her war es damals die gleiche Grundüberlegung, wie wir sie eigentlich in unserem Breitengraden hatten. Wer gerne mehr über Kimchi erfahren möchte, dem empfehle ich den Hobbykoch-Podcast. Ihr kennt euch vielleicht noch erinnern, Folge 19 war Kai bei mir zu Gast und hat etwas über die Pekingente erzählt. Und bei ihm im Podcast hat er auch etwas über Kimchi erzählt und auch gleich gezeigt, wie man das selbst machen kann. Einen genauen Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Ja, und die Zubereitung des Sauerkraut, also unseres Sauerkrauts, ist eigentlich seit Anbeginn, mir soll man sagen, quasi gleich geblieben. Das Weißkraut wird im ersten Step gehobelt, danach wird es eingesalzen, das Ganze kommt in ein Fass, wird von oben mit Steinen beschwert, Holzfass mit einem Holzdeckel, das ist dann mit Steinen beschwert und das Ganze wird dann darin vergoren. Es bleibt dann einige Wochen darin und dann kann man es mehr oder weniger auch schon essen. Und zwar kann man es entweder roh oder gekocht machen. Dazu dann später ein Rezept. Tja, und bezüglich Sauerkraut möchte ich auch heuer noch im Blog ein kleines Projekt starten und zwar möchte ich mich mal selbst daran versuchen. Selbst mehr oder weniger Sauerkraut herzustellen und das Ganze möchte ich dann in einigen Beiträgen auch verbloggen. Mal schauen, wie es wird. Ich bin ehrlich gesagt schon sehr gespannt. Ja, und eine ganz spezielle Variante des Sauerkrauts, naja, eigentlich eine verwandte Variante, würde ich mal jetzt behaupten, wäre das Grubenkraut. Grubenkraut ist eine Spezialität, die aus dem Waldviertel stammt, beziehungsweise man kennt sie auch in der buckligen Welt und in der Südoststeiermark. In letzterer Region wird das Grubenkraut auch heutzutage noch immer gemacht. Waldviertel, ich persönlich hätte es noch nie gesehen, dass man es kaufen kann und die bucklige Welt, ehrlich gesagt, kenne ich leider zu wenig. Grubenkraut kennt man schon ganz, ganz lange. Die Ursprünge gehen hier bereits auf das 15. Jahrhundert zurück. Sprich, in dieser Zeit hat man in Österreich schon Grubenkraut gemacht. Von der Zubereitung her ist es durchaus anders als das Sauerkraut, denn hier werden zunächst einmal die ganzen Köpfe blanchiert und im Anschluss werden diese an der Sonne getrocknet. In der Zwischenzeit kann man ja mal eine schöne Grube ausheben und die mit Stroh auskleiden. Ja, also ihr habt richtig gehört, da wird wirklich in den Boden eine Grube gegraben. Und damit es nicht in der Erde liegen muss, wird das Ganze mit Stroh ausgekleidet. Danach werden die ganzen Krautköpfe plus Kümmel hineingegeben und verschlossen. In der Regel, was ich weiß, wird das Ganze dann mit Stroh abgedeckt und vielleicht noch mit Holzplatten beschwert. Und darin darf das Ganze dann über mehrere Monate hinweg gären. Und das ist eine, ihr könnt euch vorstellen, sehr, sehr schonende Art, das Kraut zu vergären. Danach wird die Grube einfach geöffnet, man nimmt die Krautköpfe heraus und die werden gehobelt. Und man erhält ein extrem mildes, aber auch spritziges Sauerkraut. Und das kann man anschließend wie Sauerkraut in roher Form essen, aber man kann es auch als Süßkraut zubereiten oder als Salat. Ja, jetzt habe ich euch mit jeder Menge Informationen überhäuft und ich würde vorschlagen, kommen wir zum kulinarischsten Teil der ganzen Sendung und zwar zu den Rezepten. Für die heutige Sendung habe ich mir zwei Rezepte rausgesucht und zwei, die ich persönlich total gerne esse. Eines davon mit normalem Weißkraut und das andere Rezept wäre mit Sauerkraut. Ich würde vorschlagen, ich fange mit dem Rezept mit normalem Weißkraut an. Und da möchte ich euch die Krautfleckerl vorstellen. Krautfleckerl ist ein ganz typisches österreichisches Krautgericht. Was brauchen wir für 4 Personen? 250 Gramm Fleckerlnudeln, in Trockenmasse übrigens abgewogen. 700 Gramm Weißkraut, 2 Stück Zwiebel, Öl oder wer es gern ganz deftig möchte, Schmalz, Salz, Pfeffer, so circa 50 ml Rinderbrühe und etwas gemahlenen Kümmel. Von diesem Gericht gäbe es auch noch eine Sondervariante und zwar mit Zucker. Da müsste man dann noch 30 Gramm Zucker hinzufügen. Also wer möchte, kann das gern machen. Ich werde im Rezept dann später auch darauf eingehen. Aber bevor wir zum Zucker kommen, widmen wir mal unserem schönen Krautkopf. Die äußeren Blätter werden wir mal entfernen, danach wieder geviertelt und ganz fein gehobelt. Wer jetzt keinen Krauthobel zur Hand hat, kann natürlich auch ein schönes großes Küchenmesser nehmen und das Ganze in ganz kleine Stücke schneiden, so in kleine Fleckerl, die circa so groß sind wie unsere Nudeln. Haben wir das fertig, können wir mal das Ganze beiseite stellen, in einen Topf Wasser aufsetzen und den zum Kochen bringen. Und während wir darauf warten, nehmen wir unsere Zwiebel, also eigentlich unsere Zwiebellen, genauer gesagt, und schneiden die in ganz, ganz kleine Stücke, also wirklich schön fein wiegen. Das Wasser sollte mittlerweile aufgekocht sein. Das nehmen wir und blanchieren somit unser Kraut. Und im Anschluss schrecken wir das Ganze mit kaltem Wasser ab. Jetzt setzen wir einen zweiten Topf auf und erhitzen den wieder und bringen das Wasser wieder zum Kochen. Und darin werden wir unsere Nudeln garen, sprich aufkochen lassen, etwas Salz dazu und die Nudeln laut Packungsanweisung fertig garen. Nun nehmen wir eine Pfanne und erhitzen diese und danach kommt das Öl hinein. So, und jetzt haben wir mal einen kleinen Unterschied zur Zuckervariante. Wenn ihr die mit Zucker machen möchtet, müsst ihr nun den Zucker in die Pfanne geben und ihn karamellisieren lassen. Und danach kommt der Zwiebel dazu. Wer das Ganze ohne Zucker machen möchte, lässt eben diesen Schritt hinweg, wartet einfach bis die Pfanne erhitzt ist und tut den Zwiebel darin glasig dünsten. Danach kommt das Kraut dazu, das wird einmal schön verrührt und das Ganze lassen wir dann ein bisschen durchrösten. Nun kommen wir zur Rinderbrühe, die sollte ein bisschen angewärmt sein und die gießen wir dann mehr oder weniger über die Kraut-Zwiebelmischung darüber und lassen es etwas köcheln, und zwar so lange, bis die Flüssigkeit ziemlich verdampft ist. Dann nehmen wir unsere Nudeln und geben das Ganze dazu und dann schön kräftig umrühren und das Ganze kann durchaus noch ein bisschen weiter braten. Ja, und zu guter Letzt müssen wir das Gericht mit Salz und schwarzem Pfeffer abschmecken und dann kann es auch schon heiß serviert werden. Ein kleiner Tipp am Rande, was besonders gut ist, zumindest wenn man gerne Pfeffer hat und nicht jeder mag es ja so gerne, pfeffert es nicht zu viel, gebt nur ein bisschen etwas dazu, denn irgendwie hat das Gericht einen ganz speziellen Kick unter Anführungszeichen, wenn man es auf den Teller bekommt und dann eine schöne Schicht, also Schicht, etwas Pfeffer, schwarzen Pfeffer wohlgemerkt darüber gibt. Das schmeckt dann irgendwie besonders gut. Ja, und das zweite Gericht, das ich euch heute vorstellen möchte, wäre eine Beilage. Und zwar eingebranntes Sauerkraut, so wie ich es persönlich am liebsten habe. Beilage wozu? Zum Beispiel zu Selchripperl, Saumeisen, einem Schweinebraten, am Sauerbraten, ja, und noch einigen anderen Gerichten. Für 4 Portionen benötigen wir hier 600 Gramm Sauerkraut, eine Zwiebel, 200 ml Rinderbrühe, 5 Wacholderbeeren, 2 Lorbeerblätter, Einbrenn bzw. Mehlschwitze, Kümmel, Zucker und Salz. Zunächst einmal müssen wir das Sauerkraut in den Topf geben. Wer es lieber etwas milder haben möchte, der sollte das Sauerkraut vorher auspressen, vielleicht ein bisschen durchwaschen. Ich persönlich mag es nicht gern so, ich habe es gern kräftig und auch säuerlicher und ich gebe es gleich direkt von der Packung oder vom Topf, je nachdem wie ihr es kauft, in meinen Kochtopf hinein. Und das Ganze erwärme ich jetzt einmal. Und danach, wenn es ein bisschen erwärmt ist, kommt die heiße Brühe dazu, der Wacholder, Kümmel und die Lorbeerblätter. Das Ganze mische ich mal durch und lasse aufkochen. Danach reduziere ich die Temperatur und lasse das ganze Gericht für ca. 30 Minuten leicht köcheln. Zu Beginn der Sendung habe ich ja erzählt, ihr sollt euch vielleicht Wacholderbeeren, Lorbeerblätter oder Kümmel bereitlegen. Nun möchte ich mal kurz auf die Wirkung von diesen drei Sachen eingehen. Und zwar helfen uns die nicht nur einen wunderbaren Geschmack bei diesem Gericht zu bringen, nein, sie helfen auch gewisse Gasbildungen zu reduzieren. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, das funktioniert wirklich wunderbar. Ja, aber nun zurück zu unserem Gericht. Nach den 30 Minuten sollte das Kraut eigentlich schon relativ weich sein. Sollte noch immer bissfest sein, aber schon einiges weicher als vorher. Ja, und jetzt müssen wir im Endeffekt Nummer 1 machen, das Ganze mit Zucker und Salz abschmecken. Und hier müsst ihr nicht mit Zucker geizen, man kann ruhig mehr reingeben, das tut dem Gericht nichts Negatives. Das, und ganz im Gegenteil, das bringt dem Ganzen irgendwie einen, wie soll man sagen, runderen Geschmack. Wenn man das Ganze abgeschmeckt hat, muss man es nur noch mit der Einbrenn eindicken. Und da überlasse ich es euch, wenn ihr es schön fester haben wollt, gebt ihr mehr hinein und wenn ihr nur wenig haben wollt, ja, dann dementsprechend wenig. Von der Menge her würde ich sagen, 2 Esslöffel sollten es mindestens sein und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr mehr wollt oder weniger. Und damit das Ganze nicht so mehlig schmeckt, lassen wir es noch etwas weiter köcheln. Und dann können wir es auch schon servieren. Man empfehlen würde ich, vor dem Servieren vielleicht noch die Wacholderbeeren, die Lorbeerblätter zu entfernen. Denn wenn man das Ganze isst und dann auf seine Wacholderbeere beißt, das ist alles andere als angenehm. Ja, und einen kleinen Link-Tipp habe ich dann noch für euch zu den Gerichten. Und zwar habe ich mal mit Sauerkraut eine Lasagne gemacht. Und das Gericht findet ihr bei mir im Blog. Den Link dazu habt ihr in den Shownotes. So, jetzt habe ich eigentlich sehr, sehr viel über Kraut, Sauerkraut, das Geschichtliche, warum es bei uns so beliebt ist, etc. erzählt. Ja, und das war ja schon eine ganz schöne Menge, oder? Darum würde ich vorschlagen, kommen wir zum Ende der heutigen Sendung. Bevor ich zum eigentlichen Ende der Sendung komme, noch etwas in eigener Sache. Wenn ihr mal einen Themenwunsch für eine Folge Gabelbissen habt, so immer nur her damit. Ganz wie gewohnt über die üblichen Kanäle, sprich per E-Mail, per Twitter, up.net oder auch über Facebook. Wie ihr mich da erreichen könnt, erfahrt ihr am Abspann der Sendung. Ich werde mir die Themen dann anschauen und euch das Ganze dann in Form einer Folge Gabelbissen präsentieren. Somit wünsche ich euch, wie immer, viel Spaß beim Nachkochen der Gerichte. Bis zum nächsten Mal. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Weitere Details zur aktuellen Folge findet ihr unter tweezer.at. Für Fragen, Anregungen, Lob oder Beschwerden könnt ihr mich gerne über die Website kontaktieren oder über die sozialen Medien. Bei Twitter unter @tweezer.at, bei up.net unter @tweezer und auch über Facebook unter Tweezers Kulinarium.